Es beginnt mit der Praxis. Es heißt erstmal nur der Text, der Vortrag, das Gespräch. Mit der Praxis heißt nicht mit einem szenischen Einstieg, nicht mit einer bloßen Illustration, nicht mit einem austauschbaren Beispiel, also zu dem das Konkrete so oft in der Theorie reduziert wird, sondern mit einem Eingeständnis. Mit dem Eingeständnis nämlich, wie jede gute materialistische Theorie, dass die anzustellenden Überlegungen nicht einer Idee entstammen, nicht einer Selbstbewegung des Geistes, sondern einer historischen Bewegung, zumindest aber einem Ereignis. Dass die anzustellenden Überlegungen also zuallererst Übersetzungen sind. Übersetzungen zum Beispiel von einer Sprache der Körper in eine womögliche Sprache der Köpfe. Übersetzungen aus einer Sprache der Waren in eine Sprache der Theorie oder der Kritik, der politischen oder der sexuellen Ökonomie. Die Theorie ergreift das, was in der Praxis, unbewusst bewusst, im Dunkel der Praxis bereits existiert und führt es immer nachträglich, nachtragend, immer zu spät kommt, dem Licht der Reflexion zu. Oder, um dieses koloniale Bild ein wenig zurechtzurücken, sie nimmt das, was in der Praxis im blendenden Licht des Alltags bereits existiert und überführt es in das Zwitterlicht des Nebels, der Morgendämmerung oder der Abenddämmerung, in das Zwitterlicht des Nebels und der Nebelmaschinen, in denen nicht nur die Lichtstrahlen der Diskokugeln zuallererst überhaupt sichtbar sind, sichtbar werden, sondern auch eine Potentialität aufscheint, die von der Theorie gegriffen werden kann, um weitergeführt zu werden. Es beginnt also mit der Praxis. Eine Praxis der verrauchten Räume, der verrauchten Disco-Räume, Club-Räume, in denen das Licht der Disco-Kugeln sichtbar ist, aber auch die Bewegung der Körper. Körper, die angefangen haben zu tanzen, die angefangen haben, einander zu berühren, angefangen haben, sich an den Händen, den Münden, den Hintern anzufassen gegenseitig, die angefangen haben, Konstellationen von mehreren Körpern zu bilden und angefangen haben, diese Konstellationen aber wieder aufzulösen und sich temporär neu in anderer Form zusammenzufinden. Diese Konstellationen brechen, das wird in diesem Nebellicht sichtbar, dreifach mit der Zahl 2. Einmal mit der Zahl 2 in Form des Paars, ich, du, dann mit der Zahl 2 in Form des Geschlechts, Mann, Frau, dann mit der Form 2, Zahl 2 in Form der Sexualität, hetero und homo. Es beginnt mit der Praxis und es macht einigen Sinn, glaube ich, bei diesem Beginn für einen Moment zu verweilen, gerade in einer politischen Situation, in der solche seltsamen Begriffe wie in Anführungszeichen queer, in Anführungszeichen gender, für Begriffe und Figuren gehalten werden, die aus der idealistischen Bewegung der Institution Universität, aus dem beinlosen Turm der Akademie entstammen, um dann erst, und das heißt meistens jetzt, in eine Praxis, in eine Politik übersetzt zu werden. Eine Politik, die gemessen an der respektierten Theorie der großen Namen immer mangelhaft bleiben wird, unvollständig, immer paternalistisch belächelt. Die also in den Bereich eines kulturellen Spiels zurückgedrängt wird. Gegenüber dieser politischen Situation macht es Sinn, mit einiger Penetranz immer wieder die Formulierung von Butler zu wiederholen. Gender Trouble was written in a gay bar. Gender Trouble was written in a gay bar. Gender Trouble hat die Figuren, über die es schreibt, dieses Buch, nicht allererst hervorgebracht, sondern es hat sie artikuliert. Es hat sie übersetzt in einen Raum, in einen anderen sprachlichen Raum kultureller Integrität. Das heißt, Gender Trouble hat diese bekannten, unbewohnbaren Orte, die dennoch dicht besiedelt sind, nicht erst besiedelbar gemacht oder gar erst besiedelt, sondern durch die Übersetzung in den Raum kultureller Integrität ein bisschen mehr bewohnbar. Diese unbewohnbar bewohnbaren Räume, die und das ist eine Frage des Standpunkts, ich bin aber auch bestimmt nicht die Erste, die das sagt, nicht jenseits der Geschlechtergrenzen liegen, sondern diesseits. Denn jenseits, jenseitig, das ist das Ideal der heterosexistischen Matrix, die Herrschaft ihrer Norm, die immer unerreichbar bleiben wird und deswegen eine tote Norm darstellt. Es beginnt also mit der Praxis. Erst die Praxis, dann die Theorie. Cut. Marx und Engels schreiben im Kommunistischen Manifest, dass die Lohnarbeit ausschließlich auf der Konkurrenz der Arbeiterinnen unter sich beruhe. Gäbe es keine Konkurrenz der Arbeiterinnen untereinander, dann wären die Arbeiterinnen nicht gezwungen, ihre Haut zum Markte zu tragen, sie wären nicht gezwungen, sich zu verkaufen, sie wären nicht gezwungen, sich der Institution der Lohnarbeit zu unterwerfen und sich ausbeuten zu lassen. Das Gleiche, das ist die hier aufzuwickelnde These, trifft auch auf den Liebesmarkt zu. Der Liebesmarkt existiert einzig und allein durch die Konkurrenz der Liebenden zueinander. Gäbe es diese Konkurrenz der Liebenden zueinander nicht, dann gäbe es auch keinen Liebesmarkt, es müsste aber auch keine Liebe geben. Diese Konkurrenz, von der Marx und Engels schreiben und die ich auf die sexuelle Ökonomie übertragen möchte, unterhält jetzt aber eine spezifische Beziehung zum Mangel. Eine spezifische, komplexe Beziehung, die aber in unserem Rahmen als eine einfache Beziehung der Bedingung verstanden werden kann, der Gestalt, dass der Mangel die Konkurrenz bedingt. Gäbe es keinen Mangel, bräuchte es keine Konkurrenz zu geben. Lebten wir in einer Situation des Überflusses, dann müsste es keine Konkurrenz um ein beschränktes Angebot geben. Es gäbe nichts, um das konkurriert werden müsste. Der Mangel ist aber, meiner Meinung nach, einer der fundamentalsten Begriffe, die auf der Ebene einer tiefen Struktur der kapitalistischen Ökonomie diese kennzeichnen. Der Mangel ist aus der Perspektive der kapitalistischen Ideologin, aus der Perspektive der Apologetinnen des Kapitalismus sogar das zentrale Merkmal, ein zentrales, strukturierendes, fundamentales Merkmal jeder Ökonomie. Tatsächlich aber markiert das Auftauchen des Begriffs Mangel in der ökonomischen Theorie in Form der Knappheit ein historisches Ereignis, einen historischen epistemologischen Einschnitt, von dem an einer möglicherweise überraschenden Stelle Kunde getan wird, nämlich in Michel Foucaults Relektüre von Ricardo. Foucault untersucht das epistemologische Regime des Merkantilismus, der Wirtschaftstheorie des klassischen Zeitalters, der Renaissance, und setzt es in Beziehung, vergleicht es mit der Epistemologie des bürgerlichen Zeitalters, des modernen Zeitalters in Gestalt Ricardos. Während der Merkantilismus das Bedürfnis immer in Beziehung zum Mangel definiert oder andersrum den Mangel in Beziehung zum Bedürfnis und deswegen zu der Erkenntnis kommt, dass die Armen einen Mangel an Kartoffeln haben, die Reichen aber einen Mangel an Diamanten, beider Mangel aber behoben werden kann aufgrund der großzügigen und wundersamen Eigenschaft des Bodens, mehr Lebensmittel abzugeben, als die diesen Boden bebauenden zu ihrer Reproduktion benötigen, dreht Ricardo diese Perspektive radikal um. Für Ricardo ist der Boden nicht mehr großzügig. Er behebt nicht mehr den Mangel verschiedener Gesellschaftsschichten, sondern der Boden ist geizig geworden. Der Boden zeichnet sich aus durch einen enormen Geiz, der sich mit wachsender Bevölkerungszahl sogar noch verstärkt. Der Boden ist so geizig und im zunehmenden Maße geizig, dass eine immer stärkere, immer härtere Arbeit notwendig wird, um das Überleben der Menschen und damit der Ökonomie überhaupt noch gewährleisten zu können. Foucault schreibt: So ist das, wodurch die Ökonomie jetzt bei Ricardo also möglich und notwendig wird, eine ständige und fundamentale Situation des Mangels. Gegenüber einer Natur, die von sich aus untätig und bis auf einen sehr kleinen Teil steril ist, riskiert der Mensch nicht weniger als sein Leben. Es ist somit nicht mehr das Spiel der Repräsentation, worin die Ökonomie ihr Prinzip findet, wie noch im Merkantilismus, sondern sie findet ihren Ursprung in jenem gefährlichen Gebiet, in dem das Leben dem Tod gegenübersteht. Jenes gefährliche Gebiet, das sollte nicht weiter verwundern, das unter einer permanenten Spannung von Angst steht. Das Auftauchen dieses Mangels ist nun aber nicht nur ein epistemologischer Einschnitt, von dem Foucault so beredt Kunde gibt, sondern auch ein historisch-materieller, von dem Foucault explizit schweigt. Das Auftauchen des Mangels fällt zusammen mit dem Auftauchen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Denn der Kapitalismus stellt über die Dialektik von Gebrauchswert und Tauschwert den Mangel und die mit ihm verbundene Angst auf ewig. Im Kapitalismus wird der Mangel systemimmanent immer wieder reproduziert und kann nie aufgehoben werden, weswegen der Mangel und die Angst als eine Form von kulturell historisch konstituierter existenzieller Angst immer als Motiv erweiterter Produktion bestehen bleibt. Dieser Mangel aber ist, wie schon gesagt, historisch, kulturell, sozioökonomisch konstruiert. In kapitalistischer Produktionsweise durch die Trennung der Produzentin von ihren Produktionsmitteln, durch die Institution des Privateigentums also. In der sexuellen Ökonomie durch die Trennung der Vereinzelten voneinander, durch die Institution der Singlierung, der Individualisierung. Als vereinzelte Einzelne also treten die Körper auf den Markt, um sich dort allererst in Beziehung zueinander zu setzen und miteinander sich gegeneinander austauschen zu können. Deswegen, durch diese Trennung der vereinzelt einzelnen Körper voneinander, kann es jetzt also so erscheinen, als wäre der Reichtum der sexuellen Ökonomie in einer Anlehnung an diesen berühmten ersten Satz des Marx'schen Kapitals eine ungeheure Ansammlung von unterschiedlichen, vielfältigen Körpern, die alle begehrbar sind und tauschbar. Aber im Gegensatz zur kapitalistischen Ökonomie oder im viel höheren Maße als die monetär-kapitalistische Ökonomie ist die sexuelle Ökonomie von Anbeginn an zerfurcht, zerschnitten, begrenzt von vielfältigen Reglementierungen, die den Markt begrenzen. Zuallererst durch die Institution der Zwangsheterosexualität. Denn das Homosexualitätstabu begrenzt auf einen Schlag das auf dem Markt der sexuellen Ökonomie befindliche Angebot um 50%. Eine enorme Effizienzsenkung, Effizienzverminderung, die dieses Homosexualitätstabu bewirkt. Dadurch bewirkt sie gleichzeitig mit der Angebotsverknappung eine Ausweitung, eine Intensivierung der Konkurrenz. Denn jetzt konkurrieren nicht alle mit allen und jede gegen jede, sondern unter Bedingung der Zweigeschlechtlichkeit und des Heterosexismus die Männer um die Frauen und die Frauen um die Männer. Ähnlich strukturierend begrenzend wirkt auch der Rassismus dort, wo er segregationistisch auftaucht, wo er also den Austausch verschiedenfarbig markierter Körper miteinander verbietet. Und ähnlich, aber doch vollkommen anders, ist auch aus der Perspektive der sexuellen Ökonomie die Paarmonogamie nichts anderes als eine Handelsbeschränkung, nichts anderes als eine Einschränkung des Marktes. Die Sicherheit, die die Paarmonogamie verspricht, ist aus der Perspektive der sexuellen Ökonomie nichts anderes als ein ökonomischer Protektionismus. Die Paarmonogamie ist ein Handelsabkommen auf Lebensabschnittszeit. Sie entzieht die Körper dem Markt und bindet sie auf Dauer in der Sphäre einer begrenzten, aber garantierten Konsumption. Obwohl nun also der sexuelle Markt von Beginn an zerschnitten, zerfurcht ist und das Universum der Äquivalenz eigentlich kein Universum ist, sondern eine seltsame Form von Multiversum, tauschen sich auch die so auf diesem Markt übrig bleibenden Körper nicht einfach gegeneinander aus. Nicht in Form von Körper gegen Körper, 1:1, nicht in Form von eines gegenseitigen Gebrauches, solange Bedarf ist. So einfach könnte es sein, so einfach ist es aber nicht, denn ein diffiziles Muster feinmaschiger Hierarchisierung strukturiert den Austausch. Es ist, den Eindruck könnte man haben, als überwinterten im Alltag Ideen, Fantasien von standesgemäßer Heirat. Das lässt sich ablesen an den Reaktionen, den eigenen Reaktionen zumeist, nicht selten, auf ein Paar, dessen Teile gemäß der herrschenden Schönheitsnorm sehr unterschiedlich konstruiert sind. Also ein sehr unterschiedlich schönes Paar. Die Reaktion darauf lautet sehr häufig: She could do a lot better than her, he could do a lot better than him. In der Nachfolgeserie von Friends, Joey, wird diese ökonomische Logik auf einen mathematisch-äquivalenziellen Punkt gebracht, wenn Joey, der Protagonist, Hauptakteur dieser Serie, ein heterosexueller weißer Mann, einem jüngeren heterosexuellen weißen Mann versucht, seine Erfahrung im Flirten, seine Einsicht in die Regeln des Flirt- und das heißt Verkaufsmarktes näher zu bringen. Er sagt: You want to choose somebody about the same grade of hotness as yourself. Du solltest dir also jemanden aussuchen, der ungefähr das gleiche Level an Attraktivität hat wie du. Du kannst in jede Richtung ungefähr 2 Punkte abweichen, aber, sagt Joey, mehr würde er nicht vorschlagen. Joey selbst, der nicht gerade bescheiden ist, bezeichnet sich als 9. Als 9 kann er sowohl mit 7ern flirten, als auch mit hypothetischen 11ern. Gleichzeitig könnte er aber auch seinen Körper austauschen gegen eine 4 und eine 5 oder gegen 3 Dreien oder, aber das würde er nun wirklich nicht vorschlagen, gegen 9 Einsen. Die Körper, die auf der sexuellen Ökonomie, auf dem Tableau der sexuellen Ökonomie einander begegnen, sich gegeneinander austauschen, die also Warenkörper sind, haben also, das lässt sich an diesen hierarchisierenden Klassifikationen ablesen, Wert. Unterschiedlichen Wert. Unterschiedlich hohen Wert. Was bestimmt nun diesen Wert? Was erzeugt den Eindruck, die Körper ließen sich mathematisch quantifizieren? Was erzeugt den Eindruck, die Körper seien, obwohl sie so unterschiedlich sind, doch auf einer bestimmten Ebene vollkommen gleich, so gleich, dass sie allererst miteinander vergleichbar werden? Was ist das gemeinsame Dritte, auf das diese Körper sich im Austausch reduzieren? Auf diese Frage, die Marx selber stellt, gibt Marx eine einfache Antwort. Es ist die zu ihrer Produktion notwendige Arbeit. Es ist die zu ihrer Produktion notwendige Arbeitszeit. Und so ist es auch im Falle der sexuellen Ökonomie. Die Arbeitszeit, die aufgewendet wird, ist eine sexuelle, eine geschlechtliche Arbeitszeit. Es ist eine sexualisierende, vergeschlechtliche Arbeitszeit. Es ist eine Arbeitszeit, die Sexualität allererst hervorbringt und immer wieder reproduziert. Und es ist eine Arbeitszeit, die auch Geschlecht hervorbringt und immer wieder reproduzieren muss. Diese Arbeit besteht im Schminken, im Spiegeln, im sich anziehen, im Klamotten anprobieren, aussuchen, im sich frisieren. Sie besteht aber auch in der Brustoperation, im Penisaufbau. Sie besteht im Solarium, in der Laserdioden-Haarentfernung, im Schuhkauf. Sie besteht aber auch im Lachen, im Witzemachen, im Zuhören oder Sprechen, im Tanzen oder Zuschauen und so weiter die ganze bekannte Kacke. Aber die Arbeit, die den Wert bestimmt, ist nicht die tatsächlich aufgewendete Arbeit. Es ist nicht die individuelle Arbeit. Denn wäre es so, dann wäre diejenige am schönsten, die am längsten Zeit im Bad verbringt. Das wäre mein Mitbewohner. Aber es ist nicht die individuelle Arbeitszeit, sondern die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige. Gesellschaftlich durchschnittliche Notwendigkeit. Das ist in der marxischen Theorie genau der Ort, der innerhalb der kapitalistischen Ökonomie die Norm bezeichnet. Denn die Bestimmung des Warenwerts über die Figur der gesellschaftlich durchschnittlichen Notwendigkeit führt dazu, dass in einer gegebenen Ökonomie die Produktivkraftsteigerung, die Anschaffung einer neuen Maschinerie durch eine Warenproduzentin zur unmittelbaren Folge hat, dass alle anderen Warenproduzentinnen diese Produktivkraftsteigerung, diese Anschaffung einer neuen Maschinerie nachvollziehen müssen. Ansonsten verlieren ihre Waren an Wert bis hin zu dem Punkt des Bankrotts, des Pleitegehens. Diese Norm, von der Marx im Kapital also spricht, diese Durchschnittlichkeit meint nicht die Figur der Normalität, sondern es ist eine dynamische Norm. Es ist eine sich permanent entziehende und ausweitende, eine gewissermaßen akkumulierende Norm. Es ist genau der Begriff der Norm, den Foucault in seiner Machttheorie analysiert und gegen den Begriff des Gebots, des Verbots und des Gesetzes stellt. Und das ist genau dieser Begriff von Norm, den Judith Butler als regulierende Kraft in der Beschreibung der Performativität des Geschlechts dieser Performativität hinzufügt. Und diese Norm, diese Art von Norm, denn es sind viele, existieren auch auf dem Terrain der sexuellen Ökonomie. Die Normen, die auf dem Terrain der sexuellen Ökonomie auftauchen, instituieren unterschiedliche Körper als Maschinerie unterschiedlich hoher Produktivität. So ist denn zum Beispiel der cissexuelle Körper, der weiße Körper, der bourgeoise Körper, der gesunde Körper und der männliche Körper eine produktive Normmaschine, während der proletarische Körper, der nicht weiße Körper, der verkrüppelte Körper, der weibliche Körper, der transsexuelle Körper eine unproduktive Normmaschine darstellt. Die Arbeitszeit, die Körper mit unproduktiver Normmaschinerie aufwenden müssen, um ihren Wert zu reproduzieren oder um einen bestimmten Wert überhaupt erst zu erlangen, ist dementsprechend wesentlich höher als die Arbeitszeit, die Körper mit produktiver Normmaschinerie aufwenden müssen. Während der eine Körper, um einen gegebenen hohen Wert zu erreichen, vielleicht nur 2 Stunden tägliche Arbeitszeit investieren muss auf seinen Körper, muss der andere Körper vielleicht 6 Stunden unmittelbar auf seinen Körper verwendete Arbeitszeit oder mittelbar Lohnarbeit, die dann in Schönheitsoperationen umgesetzt wird, auf seinen Körper verwenden, um möglicherweise den gleichen Wert zu erlangen. Die zusätzlich verausgabte Arbeitszeit ist dann aus der Perspektive der Norm der gesellschaftlich durchschnittlichen Notwendigkeit eine unsinnige Verausgabung von Arbeit und trotzdem, das ist das Paradox, eine absolut notwendige. Die Unterschiedlichkeit der Norm, die Vielfältigkeit der Norm, die verschiedene Maschinerie instituieren auf dem Terrain der sexuellen Ökonomie, bedeuten aber jetzt nicht nur, dass die Körper unterschiedlich viel Arbeit verausgaben müssen, sondern auch, dass die Arbeit, die sie verausgaben, zum Teil voneinander verschieden ist. Manche Körper nämlich können ihr Scheitern an den Normen des Schönheitsregimes ausgleichen durch Arbeiten auf dem Terrain des übergeordneten Statusregimes durch zum Beispiel Arbeiten der Machtakkumulation oder durch intellektuelle Arbeit. Diese Körper werden deswegen in aller Regel männliche Körper genannt. Andere Körper mit diesen verwandt können aber auch, statt ihren eigenen Körper im sexuellen Austausch auszutauschen, auch andere Körper tauschen gegen Geld. Diese Körper werden deswegen Freier genannt oder, darin ist Linda Singer zuzustimmen, denn zwischen beiden besteht eigentlich kein Unterschied, Ehemänner. Obwohl jetzt also die Normen bedingen, dass die Körper unterschiedlichen Wert haben und das Wertgesetz sagt, dass Körper sich nur zu ihrem Wert veräußern können, dass also nur diese Körper miteinander in Austausch treten können, die ungefähr den gleichen Wert haben, kommt es auch nicht nur außerhalb der Regeln der Ökonomie, sondern auch innerhalb von ihnen dazu, dass Körper mit unterschiedlichem Wert sich gegeneinander austauschen. Dadurch nämlich, dass der Preis nicht identisch ist mit dem Wert. Dadurch, dass der Preis um den Wert herumschwankt, dass der Preis um den Wert oszilliert, wie Marx das nennt, und dass er abhängig ist von äußeren Faktoren, solchen zum Beispiel von Angebot und Nachfrage. In einer spezifischen Situation also, in der zum Beispiel das Angebot massiv verknappt ist, kann es dazu kommen, dass der eine Körper sich weit über Wert verkaufen kann, während der andere Körper gezwungen ist, sich weit unter Wert zu verkaufen. Dies ist zum Beispiel der Fall auf der Party, wenn fast niemand mehr da ist und deswegen das Angebot massiv verringert. Dann kommt es zum Ladenschlussverkauf, für den sich in mancher Szene der sehr nüchterne und zugleich sehr treffende Begriff durchgesetzt hat, des Restefickens. Obwohl es also in der Figur der Norm, der gesellschaftlichen durchschnittlichen Notwendigkeit auf dem Terrain der sexuellen Ökonomie etwas dem Kapital in der kapitalistischen Ökonomie Vergleichbares gibt, gibt es doch trotzdem kein im eigentlichen Sinne eigentliches Kapital. Schon allein deswegen, weil abgesehen von dem Umtausch in monetäre Ökonomie keine Produktion von Mehrwert stattfindet. Mehrwert nicht von einer dritten Instanz akkumuliert und angeeignet werden kann. Zweitens, weil es keine ausgeweitete Zirkulation gibt, die wertsteigernd wirken könnte, weil weder die historische Figur der Schlampe noch die historische Figur des Don Juans durch ihre beschleunigte Zirkulation eine Wertsteigerung unmittelbar erreichen kann. Drittens aber gibt es schon allein deswegen in der sexuellen Ökonomie kein eigentliches Kapital, weil es in ihr kein Geld gibt. Es gibt keinen Körper, der aus dem Körpern der Waren heraustreten würde und nur Körper des Geldes wäre. Und es gibt vor allen Dingen kein allgemeines Äquivalent. Schon deswegen nicht, weil aufgrund der beschriebenen Beschränkung des Marktes, zum Beispiel durch das Homosexualitätstabu, nicht alle Körper ineinander tauschbar sind. Der Eindruck, es gäbe auf dem Terrain der sexuellen Ökonomie ein allgemeines Äquivalent, der von Theoretikerinnen der sexuellen Ökonomie wie Luz Irigaray oder Gail Rubin vertreten wurde, kann meiner Meinung nach nur Gültigkeit beanspruchen für historisch vorgängige, vorkapitalistische sexuelle Ökonomien. Für sexuelle Ökonomien, in denen manche Körper die Verfügungsgewalt über andere Körper haben, in denen sich nicht alle Körper selbst gegeneinander austauschen, sondern manche Körper andere Körper tauschen. In dem zum Beispiel sogenannte Männer oder sogenannte Väter, sogenannte Frauen oder sogenannte Töchter tauschen. Also auf dem Terrain des traditionellen Patriarchats. In ihm kann es tatsächlich so erscheinen, oder es ist dort in dieser historischen Situation tatsächlich so, dass die Männer den Phallus besitzen, während die Frauen der Phallus sind. Und die Männer die Frauen tauschen in der Institution des Frauentausches, um eine homosoziale Kultur zu konstruieren. Aber verschiedene sexuelle und feministische Befreiungsbewegungen später treten homosexuelle Subjekte und weibliche Subjekte als Warenbesitzerinnen, als Rechtssubjekte selbst auf dem Terrain der sexuellen Ökonomie aus. die zwar nicht die Verfügungsgewalt über die Bedingungen des Verkaufes besitzen, wie niemand auf dem Terrain des Marktes, aber doch die Verfügungsgewalt über ihren eigenen Verkauf. Das heißt, das sexuiert-sexuelle Subjekt-Objekt der sexuellen Ökonomie ist, wie das proletarische, ein doppeltes. Es ist Warenbesitzerin und Ware gleichzeitig. Es ist also das doppelt freie Subjekt-Objekt. Frei zum einen von jeder direkten Verfügungsgewalt in der Institution eines Standes, einer Kaste, der Eltern oder der Väter. Frei zum anderen von jeder gesellschaftlichen, kollektiven Verfügungsgewalt über die Sexualität. Dieses individualisierte Subjekt-Objekt hat nun, und an dieser Stelle ist es am deutlichsten sichtbar, die kapitalistische Ökonomie als Voraussetzung. Und zwar zweifach. Einmal in Form der Produktivkraftentwicklung, einer sehr hohen Produktivkraftentwicklung, die es überhaupt erst ermöglicht, dass sich ein Individuum konstituieren kann und sich aus dem Zwangszusammenhang der Sippe, der Familie, der Ehe und so weiter herauslösen kann, um eine neue Existenzform in der Figur des Single-Haushaltes zu finden, und zum anderen in der Figur des Warenfetischs, in der Figur der Monadologie der Ware, die die Körper als vereinzelt Einzelne erscheinen lässt und den zwangsgemeinschaftlichen Zusammenhang der Körper und Menschen untereinander deartikuliert. In dieser kapitalistischen Gesellschaft werden Subjekte als Individuum konstituiert, als Individuen, als Subjekte angerufen, immer wieder auf unterschiedliche Weise. Als Einzelne gehen sie arbeiten, als Einzelne füllen sie ihren Gehaltscheck aus, als Einzelne müssen sie Ämter besuchen, als Einzelne Vorträge halten. Immer wieder eine Form der Prüfung. Und als Einzelne betreten sie auch allererst den sexuellen Markt. Trotzdem, trotz dieser Liberalisierung der Ökonomie, verschwindet die Geschlechterhierarchie nicht aus der Ökonomie, sondern sie transformiert sich. Sie ist jetzt nicht mehr, wie im Falle des Patriarchats, gleichbedeutend mit der Geschlechterordnung, sondern die Geschlechterordnung, die Hierarchie, die Geschlechterhierarchisierung ist ein Teil, ein Moment der sexuellen Ökonomie geworden. Sie artikuliert sich, abgesehen von der Normmaschine, die unterschiedlich hoher Arbeitszeiten bedingt, in der Position, die ein Körper im Warenkörperaustausch einnimmt. Dazu schreibt Marx: Die Hose drückt ihren Wert aus im Rock. Der Rock dient zum Material dieses Ausdrucks. Die erste Ware spielt dabei eine aktive, die zweite eine passive Rolle. In der sexuellen Ökonomie wird nun, das ist vielleicht nicht wirklich überraschend, die Hose von einem männlichen Körper gespielt, während der Rock von einem weiblichen Körper gespielt wird. In diesem Ausdruck kann es so erscheinen, als würde der männliche Körper schon vor dem Austausch über einen ihm eigenen intrinsischen Wert verfügen, den er nur im weiblichen Körper spiegelt, ausdrückt, während der weibliche Körper erst durch den Kontakt, durch die Beziehung mit dem männlichen Körper zu einem eigenen Wert käme. Diese geschlechtliche Hierarchie, die Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit natürlich logisch zur Voraussetzung hat, ist aber, das habe ich eben schon gesagt, nicht mehr identisch mit der Ökonomie, sondern sie ist ein Moment der Ökonomie geworden. Ebenso wie die Homosexualität. Während frühere Theorien nämlich aus der Identifikation der Ökonomie mit einer sexuellen geschlechtlichen Ordnung, wie man sie auf einem bestimmten historischen Niveau vorfindet, eine feministische oder homosexuelle Befreiung als Subversion der Ökonomie theorisieren konnten, hat sich heute gezeigt, dass die Ökonomie, auch die sexuelle Ökonomie, im wesentlich höheren Maße integrationsfähig ist. Die Homosexualität ist keine Unterbrechung, keine Subversion, kein Sturz der Ökonomie, sondern eine Liberalisierung dieser Ökonomie. Deswegen ist es aber nicht nur politisch falsch, eine aus der Perspektive des Mainstreams oder der kritischen Kritik geführte Denunziation von angeblichen queeren Nischenökonomien zu führen, sondern es ist auch theoretisch falsch. Denn queer bedeutet von Anfang an eine Bewegung der Kritik an den vorhergegangenen Partikularismen, an den vorhergegangenen Identitätspolitiken und den von ihnen geführten, produzierten Ausschlüssen. Queer ist von Anfang an deswegen eine Art von universeller Partikularismus oder präziser ein perverser Universalismus. Und diesen perversen Universalismus, diese Tendenz, die mit den queeren Bewegungen auf das Plateau der Geschichte tritt, ergreift jetzt die Theorie und Kritik der polysexuellen Ökonomie. Wenn sie zeigt, dass genau hierüber zum ersten Mal in der Geschichte ein sexueller Markt aufscheint, der nicht ständisch segregationiert wäre, der nicht rassistisch, sexistisch zerfurcht wäre, sondern ein globaler, universeller Weltmarkt, in dem die Körper als Waren auftreten und alle gegeneinander austauschbar sind. Das heißt, die queere Bewegung und mit ihr die polysexuelle Theorie realisiert in der Tendenz mit 200-jähriger Verspätung die Ideale der Französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Konkurrenz, Gleichheit, Freiheit, Anthem, Gleichheit, Freiheit, Vereinzelung. Die Öffnung der Ökonomie, die Liberalisierung der Ökonomie ist also eine wünschenswerte, sie ist eine begrüßenswerte. Die geile Artillerie ihrer Begierde reißt nämlich alle ständischen, stehenden, traditionellen Grenzen ein. Und gleichzeitig, obwohl diese Liberalisierung der Ökonomie eine begrüßenswerte ist, ist sie noch nicht die Abschaffung der Ökonomie, um die es aber gehen müsste, sondern sie ist gewissermaßen die Totalisierung der Ökonomie, die nun alle Körper auf einem Terrain, auf einem Plateau tendenziell versammelt und sie alle dem Wertgesetz unterwirft. Das heißt, dass erst das mit dem Wertgesetz in Existenz kommende oder mit dem Wertgesetz parallel gesetzte Schönheitsregime die Körper als vergleichbare und gleiche hervorbringt, dass erst das Schönheitsregime die Hässlichen erschafft und damit die alle ergreifende Angst, übrig zu bleiben, nicht genommen zu werden. Die Radikalisierung dieser Tendenz der Ökonomisierung der Sexualität drückt sich übrigens ganz gut im Begriff, im ideologischen Begriff des Workout aus, der die Arbeit in unmittelbare Beziehung zum Körper als Ware, als Wertträgerin setzt. Gegenüber dieser Totalisierung der Ökonomie, gegenüber dieser Ausdehnung des Wertgesetzes in Form der Liberalisierung, in Form einer begrüßenswerten Liberalisierung, tritt jetzt dennoch das emanzipatorische Moment, das Glücksversprechen der Figur der Liebe auf. Denn die Liebe verspricht den Liebenden, dass sie einander nicht lieben aufgrund eines externen, eines gesellschaftlichen Wertes, sondern aufgrund eines ihnen intrinsischen, ganz speziellen, besonderen Wertes. Eines Wertes also, der aus der Perspektive der Ökonomie selbst gar kein Wert wäre mehr. Und was anderes drückt sich in der Liebe aus und in der mit ihr verbundenen sexuellen Eifersucht, in der mit ihr verbundenen Angst vor Austauschbarkeit, wenn nicht das Bewusstsein genau dieser gesellschaftlichen Wahrheit, vor der die Liebe eine temporäre, begrenzte Sicherheit verspricht. Und gleichzeitig verspricht die Liebe den Liebenden auch, dass sie einander schön finden. Nur deswegen, weil sie sich lieben. Als gäbe es in der Schönheit, als wäre die Schönheit eine subjektive, eine ästhetische Position und nicht ein objektives, gesellschaftliches Herrschaftsinstrument zur Klassifikation und zur Hierarchisierung der Körper. Meiner Meinung nach ist aber genau diese Ideologie der Liebe, die den Einzelnen vorspiegelt, sie müssten nicht mehr austauschbar sein. Sie wären keine Funktionen und Trägerinnen eines gesellschaftlichen Wertes, sondern besondere, Einzelne. Das Moment, das gerettet werden müsste. Und das gerettet werden kann, nur dann, wenn die Notwendigkeit dieser Ideologie sistiert wird. Die Notwendigkeit, die eben in der strukturellen Situation des Mangels und der Angst besteht. Die gerettet werden kann also nur dann, wenn die Liebe und die mit ihr verbundene Paarbeziehung in Kontrast gesetzt wird zu ihrem Gegenteil, zu dem sie sich in einer dichotomischen Beziehung verhält. Zu dem Gegenteil des Singles also. Die Liebe könnte gerettet werden also nur dann, wenn auf diese Dichotomie fokussiert wird, auf diese Dichotomie von Single und Paar. Und wenn diese Dichotomie, wie jede andere Dichotomie bekanntlich ja auch, dekonstruiert wird. Und sie kann meiner Meinung nach dekonstruiert werden nur, wenn auf das fokussiert wird, was sie als ausschließende Opposition, die ausschließende Opposition von Paar und Single, allererst möglich macht. Wenn auf das fokussiert wird, was von dieser ausschließenden Opposition immer ausgeschlossen bleiben muss, nämlich die Freundin, beziehungsweise, denn diese Figur muss hier immer im Plural auftreten, die Freundinnen. Die Freundinnen sind das, was in der Opposition von Single und Paar immer ausgeschlossen bleibt, was nicht auftauchen darf, um sie überhaupt als solche funktionierbar zu machen. Die Freundinnen sind diejenigen, die immer zur Verfügung stehen, wenn sich eine Beziehung im Flirt anbahnt, die Unterstützung und Hilfe anbieten und Flirt-Tipps geben. Die Freundinnen sind auch die, die immer dann da sind, wenn die romantische Zweierbeziehung, die RZB, mal wieder kriselt, was sie bekanntlich regelmäßig bis ständig tut. Und die Freundinnen sind auch die, die dann da sind, wenn diese RZB in die Totalkrise kommt, wenn sie zerbricht und die dafür da sind, den Liebeskummer zu heilen, indem sich genau die Erkenntnis der Angst, der Austauschbarkeit wieder artikuliert. Und die Freundinnen sind also auch die, die von Beginn an immer das Versprechen gemacht bekommen haben, sie würden nicht verlassen zugunsten einer sexuellen, einer romantischen Beziehung und die dennoch in der Regel der Erfahrung immer wieder fallen gelassen worden sind, wenn sich eine neue romantische Zweierbeziehung andeutet. Aus dieser Perspektive, aus der Perspektive dieser verallgemeinerten Freundinnenschaft, kann es also, dass sich hier um eine Form, eine Struktur von Ausbeutung handelt, so aussehen, als müsste eine politische Perspektive reaktualisiert werden, die von den feministischen Italienerinnen der 70er Jahre vorgeschlagen wurde. Die haben nämlich, um der Ausbeutung der unbezahlten Hausarbeit etwas entgegenzusetzen, vorgeschlagen, einen verallgemeinerten Hausarbeitsstreik zu veranstalten. Die Niederlegung jeder Form von reproduktiver Tätigkeit in Form von Hausarbeit oder auch in Form von sexueller Arbeit. Aber ich glaube, dass die queere Politik, die Transformation, die der Begriff des Queeren, die Bewegung des Queeren am Begriff der Politik vornimmt, eine andere Politikform als attraktiver erscheinen lässt. Die queere Politik, die nicht so stark mit den Mitteln der Moral und der Kritik operiert, als eher mit den Mitteln der Affirmation und des Begehrens, legt es also eher nahe, statt die Freundinnenschaftstätigkeit einzugrenzen, sie auszuweiten. Und sie um all jene Elemente auszuweiten, die normalerweise der romantischen Beziehung vorbehalten sind. Das würde bedeuten, dass in die Freundinnenschaft Einzug erhält, dass im erhöhten Maße beleidigt sein, beleidigt spielen, eine Szene machen, sich anstellen, Telefonterror, Heulattacken und so weiter. Denn das würde sichtbar machen, dass es erst die Schwäche der Freundinnenschaft ist, die das Bedürfnis, den Mangel nach der Liebesbeziehung auf den Plan ruft, die diese Liebesbeziehung allererst notwendig macht. Die Ausweitung der Freundinnenschaft, die es erlauben würde, die Momente der Freundinnenschaft zu überwinden, die sie unter den gegebenen Verhältnissen, nämlich immer noch der Öffentlichkeit zu schlagen, der Beziehungsform der Öffentlichkeit, also der rationalistischen, maskulinistischen, bürgerlichen Öffentlichkeit, könnte es dann erlauben, eine andere Form von Vergesellschaftung, von Vergemeinschaftung sichtbar zu machen, eine andere Form der Beziehungskonstruktion, der Produktion von gewissermaßen Verwandtschaftsverhältnissen. Das wäre dann die Produktion von gesellschaftlichen, sozialen, gemeinschaftlichen Beziehungen, die weder die des Paars wären, noch die des vereinzelten Singles. Die weder die Freiheit des krisenhaften Marktes der Zirkulation wären, noch die Sicherheit der garantierten, aber auch garantiert beschränkten Konsumption, die also weder die protokapitalistische Ökonomie einer allgemeinen Konkurrenz wären, noch eine sozialistische Planwirtschaft der Paarbeziehung, die die Armut ein und nur eine wahre Anziehungskraft für jede, für die Ewigkeit verwaltet. So gestellt springt die Lösung des Problems unmittelbar vor Augen. Weder Kapitalismus noch Sozialismus der polysexuellen Ökonomie, sondern Kommunismus, polysexueller Kommunismus. Also nicht eine für eine, nicht eine mit einer, nicht jede gegen jede, sondern alle mit allen.